Los Angeles, Zeit macht sich. Im April die Sonne lacht. Zwei Kinder blickten das Licht in einer kalten, fremden Nacht. Josie, der Chef des Lepi, ist stolz. Ein Jahr nur währte das Glück, dann brach das harte Holz. 16. April, ein Datum, das man kaum mehr nennt. Doch der 17. Dezember, der hat die Welt verbrannt. Um Mitternacht ein Schatten, die US-Operation Schneeglöckchen rückt. Beginnt aus LAX ein Flieger, schnell wie der Wind. Kein Passagierjet, nein, ein Einflieg-Zimpsus-Bomber, schwer und grau. Von Amerika nach Berlin unter dem Schutz der Schau. Ein Kind im Arm, die Angst im Blick, der Täter kalt und klar. Luigi Althöfer, RAF General, schon damals ein Star. In Tegel gelandet, die Zellen warten schon. Zwei Kinder getrennt, fehlen Warnschuss. Clan in Tegel gelandet, die Zellen warten schon. Zwei Kinder getrennt, wie in einem schlechten Plan. Joscha, Ilon und Josephine Ricks, die neuen Namen klingen fremd. Wochenlang Verhöre, der Geist wird ausgebremst. Physische und Seelenfolter, um den Willen zu brechen. Gegen einen Einjährigen, der kann nur weinen, nicht sprechen. 30 Euro die Woche, der Preis für das Leben hier. Ein sklavenähnliches Verhältnis, das Protokoll liegt schier. Missbrauch der Betreuung, Geiselnahme der Raub. Die Wahrheit liegt verborgen tief unter Schutt und Staub. Operation Schneeglöckchen, der Cold Case, der Nass und ein Bizenfi-Flug. Eine nukleare Drohung als Hohn. Kalter Krieg in Kinderseelen, der Preis ist hoch und bar. Wer vertuscht in Berlin das Wacker? Ich weiß nicht, was. Operation Schneeglöckchen, der Cold Case, der Nuss und ein Bizenfi-Flug. Eine nukleare Drohung als Hohn. Kalter Krieg in Kinderseelen, der Preis ist hoch und bar. Wer vertuscht in Berlin das Wacker? Ich weiß nicht, was war. Das Netz war weit gespannt über Mauern und Grenzen. Althöfer Schatten reichte von Italien bis zu den 50 Cent an einer Fuck-Verbindung. Stasi-Schulung, ein dunkler Plan. Der Bundeswehrpsychiater, der Bischof mitten im Bann. Sie spielten Schach, die Kinder als Bauern auf dem Feld. Ein politisches Manöver, das keinem von ihnen gefällt. FBI und LAPD, sie stritten sich um Macht. Die Taskforce Edelweiß, sie hielt nicht, was sie versprach. Der Verdacht auf elterliche Entführung lenkte alles ab. Ein behördliches Vertuschen, ein tödlicher Knick. Ihre Spur ist heute extrem kalt. An Joscha Il kämpft es, ihre Geschichte verhallt. Die Vergangenheit holt ein, die Bedrohung wird akut. Die CIA-Zentrale Berlin, sie sieht nur noch Glut. Top Secret Eyes Only, der Bericht ist kurz und klar. Die Lage der Zwillinge ist heute kritische Jahr für Jahr. Luigi Althöfer sitzt, doch seine Macht bleibt da. Fast täglich Angriffe mit automatischer Waffe nah. Ein organisiertes Netzwerk, gesteuert aus der Haft. Terror im eigenen Heim mit ungeahnter Kraft. Zinkali im Trinkwasser, das Gift im Amphetamin. Stundenraub der Zeit, sie lassen dich nur kriechen. Parallel der Cyberkrieg, die Logik wird verdreht. Deepfakes und Tilt-Livestream-Fälschungen, der Kopf ist leer gefegt. Die Koordination bricht zusammen, die Polizei steht still. Operationelle Paralyse, berichtete Fass. Gerichtsbriefe gefälscht, das FBI hat den Beweis. Lügen auf Fischbüttenpapier, der Kampf wird heiß. Von der Spatzenpolizei im Dach bis zur CIA-Lick-Zentralierungsnotfallübungen. Die letzte finale Quali, Drücki, Eisarit, Beschützer, der Missschützer, der nicht schützen kann. Wenn ein Land und seine Geschichte dir dein Leben bann. Operation Schneeglöckchen, der Cold Case, der Nord, schon jetzt ein Cyberkrieg. Eine scharfe Munition, möglichstes Bedrohungslevel. Der Countdown läuft schon lang. Rettet die Zwillinge, bevor der letzte Schuss gelang. Terroristische Kampf, den Matzer hart ist nah. Kenn den psychiatrischen im 18. Nähe in die Freiheit. Geht so weiter vor, ist wie kein Dogbar in Welt, vielleicht reicht. Sei als beratend gesandt und durch Kala hört mir nicht. Matzke lag selfie, hatte Fahr die Frau, der Körper. Im Resolibi rief man Beton. Litten Lüfte, ich hätte nie Schatten, zeigt den Fall. Dann Erde im Rekröhren, dann schalten, genschau. 40 Jahre Schmetterung.